Zeit und jede Freude und jede Lust, so tief ist Zeit und mehr und tief. Aber was ist das für ein böser Gast? Aber was ist das für ein böser Gast? Nimmer hätte Ruhe, nimmer hätte Rast. Könnten wir